meine Augen zumachen und versuchen, ganz weit weg zu sein. Und meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Auch nicht so schön. Anstrenge, ich schaff's nicht, meine Gedanken auch nur für einen Augenblick in eine einzige Richtung zu lenken. Und meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Nur nicht so schön. Nur nicht so schön. Meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Nur nicht so schön.